Minecraft Private Public Server Tutorial. Dieses Tutorial ist eine gesprochene Form des schriftlichen Tutorials auf www.ne.wordpress.com/mpps-tutorial. Im User Tutorial, das geschrieben ist, sind Bilder zum einfachen Textverständnis angehängt. Regeln. Erstens, kein Griefing, wir sehen alles. Zweitens, keine rassistischen Handlungen in jeglicher Art. Drittens, kein Moderator oder Admin nach mehr Rechten oder einem Upgrade in eine höhere Gruppe oder der Straferlass befragen. Viertens. Keine Fragen nach Protection der Grundstücke. Strafen und Permissions. Falls ihr Regeln nicht einhaltet, bekommt ihr in kleinen Fällen eine schriftliche Abmahnung per Facebook, E-Mail oder sonstigen Kommunikationsmitteln. Nie in-game. Dank des neuen Permission-Systems können euch nun individuelle Strafen auferlegt werden. Nicht nur wie früher DOP oder Ban. Operationen wie das ehemalige Oppen, Bannen, Kicken oder Killen können nur noch Moderatoren bzw. Admins vollziehen. Andere Strafen, die individuellen, wie der Entzug von World Edit, Cheats, Gamer-Changing oder sogar das Platzieren oder Zerstören von Blöcken, bleibt dem Admin vorbehalten oder einem sehr gut geschulten Moderator. Erster Buchstabe S. Auch ist nun ein zeitlich begrenzter Bann möglich, wenn die Moderatoren schnell handeln müssen. Jegliche Endbestrafungen werden euch auch schriftlich mitgeteilt. Ein Widerspruch gegen eine Strafentscheidung kann in der Facebook-Gruppe oder per E-Mail an mppserver@groups.facebook.com eingelegt werden. Der Fall wird dann nochmal kontrolliert.